des Knechten, lief bald hin, nahm einen Schwamm und füllet ihn mit Essig und Isopen und stecket ihn auf ein Rohr und hielt ihn da zum Munde und tränket ihn. Da nun Jesus den Essig genommen,